die du gezeigt hast, für die Führung, die du mir gibst, will ich danken und auch bekennen, dass dein Segen in mein Leben fließt. Danke, Jesus, danke, dass ich nicht dein Heil verpasst. Danke, Jesus, dass ich weiß, du nimmst die Sündenlast. Danke, Jesus, dass mich deine Hand erfasst. Danke, Jesus, danke, Jesus, ja, danke. Du gehst mit mir auf allen Wegen. Du bewahrst mich bei Tag und Nacht. Ich bin dankbar für deine Nähe, denn du hast mich bis hier gut bewahrt. Danke, Jesus, danke, dass ich nicht dein Heil verpasst. Danke, Jesus, dass ich weiß, du nimmst die Sünde last. Danke, Jesus, dass mich deine Hand erfasst. Danke, Jesus, danke, Jesus, ja, danke. Für das Essen und die Bekleidung, für das Gute, o Herr, von dir. Gesundheit, die ich erfahre, will ich danken, denn du gabst sie mir. Danke, Jesus, danke, dass ich nicht dein Heil verpasst. Danke, Jesus, dass ich weiß, du nimmst die Sünden last. Danke, Jesus, dass mich deine Hand erfasst. Danke, Jesus, danke, Jesus.